leider Teil noch irgendwas ging. Du hast das Volk verletzt, ich hab mal wieder gemerkt. Und jetzt sorg ich dafür, dass man sich endlich eins merkt. Mit der Staat und Mann, der mal Tag und Nacht alles zu verklappt. Regelmäßig die Fetzen fliegen. Ich lüge, dass ich im ganzen Saal sogar die Falschen biegen. Und glaubt der Richter mit mir, ist mir das auch egal. Ich kann mich den Klappen, ja, beim nächsten Mal. Ich bin der Staat und Mann, der bei Tag und Nacht alles tut, was man kann. Ich bin der Staat und Mann. Und irgendwann krieg ich eure ganze Masse. Hier den Verfassungsschutz nicht an der Nase herum? Nein. Aber der Bürger denkt, der Verfassungsschutz hat sowas schon im Griff. Die müssen doch wissen, was dort abläuft. Die Kirchdorfer-Szene wird seit Jahren beobachten und die wissen nicht, dass im Juli dort eine Band auftreten wird. Wir haben über Jahre diese Szene beobachtet und wir haben im Vorfeld dieses Konzertes mitbekommen, dass dort eine Veranstaltung stattfindet. Aber Sie haben nicht gewusst, dass dort Bands auftreten werden. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen.